Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, ich begrüße dich. Jetzt haben wir immer mal wieder in den Sendungen, in denen wir so reden, den Begriff Moving Art benutzt, also sich bewegende Kunstwerke. Ja. Können wir ja eigentlich mal eine ganze Sendung drüber versuchen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Puh, ja. Sind halt wahrscheinlich zwei unterschiedliche Themen, je nachdem, wer von uns beiden drauf guckt, oder? Weil du guckst technisch, ich guck optisch. Bestimmt, ja, das zum einen und auch sicherlich, wenn man jetzt einen Ausstellungsmacher oder Museumsmacher oder Mitarbeiter dazu befragen würde, der würde auch noch wieder andere Definitionsversuche von sich geben. Nicht? Aber ich glaube, wo wir uns alle einig sein könnten, ist, ein Auto, das im Jahr 2022 für den Massenmarkt neu gebaut worden ist, ist keine Moving Art mehr, oder? So, diese, also mein Ding, naja, sagen wir mal so, bei mir in der Siedlung, ne, da wohnt ein Typ, also der, ein Haus, der hat eine riesige Doppelgarage, ich glaube sogar eine Dreifachgarage, und da drin stehen zwei gefühlt fabrikfrische Isettas. Ja. So. Und da bin ich irgendwann dran vorbeigefahren, vom Rad gestiegen, bin hingegangen, habe gesagt, guten Tag, vielen Dank fürs Erhalten. Hat er sich gefreut, weil hat ihm anscheinend auch noch nie jemand gesagt. Und das ist so, das ist für mich ist genau dann Moving Art da, wenn ich ein Gefühl der Dankbarkeit habe dafür, dass jemand dieses Objekt am Leben erhält und mein Auge damit erfreut. Genau, du die Gelegenheit hast, Jahrzehnte später es dir nochmal anzusehen. Ja, so, ne? Also einfach, ja, genau. Ja. Ist wahrscheinlich auch dann davon abhängig, wie alt man ist, was in der Jugend oder in der Kindheit für Sachen meine, die Straßen bevölkert haben. Beispiel Isetta. Die Isetta ist ja ein Nachkriegskleinwagen, der eben die Motorisierung der Deutschen überhaupt erst ermöglicht hat. Ja, und BMW den Arsch gerettet hat. Hm? Gut, das, sicherlich. Also der Barockengel, der hat es eben nicht gerissen damals. Ja. Nicht? Das lief ja parallel. Aber erst war es ja so, nach dem Krieg hatten die alle Schuhe und Fahrrad vielleicht, wenn sie gut waren. Dann irgendwann kamen dann die ersten Mopeds wieder. Also eine Motorisierung setzte da langsam ein. Und irgendwann wollten sie eben nicht mehr beregnet werden. Und dann gab es eben diese ganzen Leukoplastbomber. Gogomobil, Janus. Und da gibt's ja spezialisierte Museen, die sich eben nur auf die Nachkriegskleinwagen geworfen haben. Ich glaube, in Spüri gab es eins, was dann auch Schwierigkeiten hatte, weil zwar eine große Sammlung da war, aber die musste ja unterhalten. Nicht? Und irgendwann hört es eben auf, für zahlungskräftige Kunden interessant zu sein, weil keiner mehr mit ihren Fahrzeugen identifizieren konnte. Und ob man das dann als Moving Art, als bewegliche Kunst bezeichnen kann, nur weil es eben mal museal war, ja, weiß ich nicht. Nicht? Also da, es gibt ja eher so Ansätze, die sagen, so Design-Ikonen, ja, also ja, Fahrzeuge, Autos, auch Motorräder, die eben ein wirklich bahnbrechendes und vielleicht auch nie wieder so realisiertes Design haben oder eine äußere Form oder meinetwegen auch noch ein Material. Ja. Zum Beispiel gibt's ja, glaube im Deutschen Museum, ob der da immer noch steht, in München, da steht ja vor der Tür ein Porsche 911 aus Edelstahl, unlackiert. Also nur die Karosserie? Nee, das Auto, ist ein richtiges Auto. Komplettes Auto. Ja, ja. Okay. Der steht da immer im Regen und hat, glaube ich, an irgendeine Stelle, da ist irgendwie so eine metallurgische Fehlstelle, da ist Korrosion zu erkennen, aber der ganze Rest ist eben metallisch blank, ja, V2A. Aber das ist halt der Porsche, also der 911er, das ist halt Moving Art, weil das so ein außergewöhnliches Design ist. Das ist, ne? ist eine ikonische Form. Ja, genau. Genau, und das ist, betrifft ja eigentlich den Käfer, also den 911 Urvater ja auch. Nicht? Ich habe mal, da gab es, das ist eine Weile her, in Berlin gab es in den Räumen der italienischen Botschaft, da wurden Autos im Innenhof ausgestellt. Es waren nicht viele, es waren vielleicht 8 oder so. Und die nach Meinung des Kurators dieser Ausstellung, Paolo Tominelli, Designprofessor aus Pforzheim, glaube ich, also auch ein Italiener. Und der hatte, da stand auch ein Käfer, und zwar einer, ein sehr, sehr früher, also aus den wirklich 30er Jahren. Brezelkäfer sowieso, aber der war eben wirklich ein ganz früher und noch mit einem Scheinwerfer. Nee, das hatte der nicht. Es gab mal irgendein NSU-Prototyp, der käferig aussah, der hatte, glaube ich, einen Scheinwerfer, aber das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls hatte der dann auch Zeichnungen aus der Zeit. Ja. Und da erkannte man, dass die Käferform eigentlich Jugendstil ist. Ja, also die ersten Zeichnungen, und die dann auch so ein bisschen mehr so in Richtung Prospekt gingen, also ein bisschen mehr künstlerisch waren, das waren tatsächlich Jugendstilformen, also die Sicken und so, das war ja eben Jugendstil angehaut, obwohl damals der Jugendstil ja schon auslief. Ja, aber der Urvater des Käferdesigns, der hatte, war wahrscheinlich dadurch beeinflusst. Mhm. Also so gesehen ist dann der Entwurf des Käfers dann tatsächlich Kunst oder kunstgeschichtlich interessant, und da es ja um ein Auto sich handelt, kann man dann eben von Moving Art sprechen. Das als Beispiel. Oder dann eben gibt ja so ikonische Ferraris oder der Bugatti, ja, die diese Boattail Bugattis, ja, die kleinen blauen, ja, der EB35 oder so. Die sind dann eher Kunst, weil... Aber da ist es dann schon wieder museal, oder? Also das... Naja, die sind ja sehr selten. Ja, ja, diese, eben, diese Bugattis eben sind sehr selten. Das waren ja eigentlich Rennwagen. Ja. Und da haben dann eben Generationen von Autofans, die haben eben diesen Autos hinterhergehechelt, weil die eben auf der Piste waren und blau waren. Aber was da dann wieder, wo über geschwungene Linien, das wäre dann Citroën Traction Avant. Naja, der war ja. Und das war ja, ist ja ein Massenfahrer, also für damalige Verhältnisse. Der Traction Avant, das ist ja auch eigentlich ein 30er-Jahre-Auto, und der ist ja, wenn man jetzt in die 30er-Jahre zurückguckt, eigentlich ein Durchschnittsauto. Also ja, genau. Formal ist er ein Durchschnittsauto. Aber die Technologie, also die Technik, die da drin ist, erstmal Traction Avant, Frontantrieb. Ja, das war damals, also der geile Scheiß. Ja. Ja, dadurch konnte man eben viel Platz sparen, man brauchte keine Kardanwelle, keine angetriebene Hinterachse und all das, und konnte deswegen den Wageninnenraum sehr groß machen. Mhm. Ja, also der war ja ein überaus komfortables Fahrzeug, nicht? Und außerdem auch ein sehr fahrsicheres Fahrzeug. Den gab es ja in allen möglichen 11 Chevaux, 15 Chevaux, gab sogar, glaube ich, ein 22 Chevaux, also 22 CV. Der hatte dann V8. Wow. Aber ich glaube, die waren nur Prototypen. Da gab es ganz wenige. Damals ein V8 hat, glaube ich, der Brotzer einen Tankwagen dahinter, oder? Ach, also ich meine, damals, Ende der 30er Jahre, Ford hat ja einen V8 gehabt. Der wurde sogar in Köln gebaut. Aha. Ja, müsstest du eigentlich wissen, als Ford-Gewächs. So alt bin ich nicht. Naja, aber sowas weiß man doch als... Naja, nee, ja. Na gut, also jedenfalls... Wie gesagt, ich bin ja Optik. Du bist ja Optik, genau. Also gut, und dann lief der 11 Chevaux oder 15 Chevaux, also die Gangster-Limousine, ja, so wurde sie ja genannt, die ist ja auch nur deswegen Gangster-Limousine geworden. Weil man sich im offenen Fenster festhalten und auf dem Trittbrett stehen und schießen konnte. Naja, gut, okay, das waren die Abischlitten, da denkst du an Al Capone und die Säge. Genau. Ja. Das ging übrigens dann nicht, der hat kein Trittbrett. Hat der 11 Chevaux hat, glaube ich, also der Traction Avant? Der Traction Avant hat, glaube ich, kein Trittbrett. Doch, da gehen die Kotflügel, kommen runter in ein Trittbrett, meines Wissens, ja. Ah, okay, oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Kann auch sein. Also der ist meiner Meinung nach erstmal natürlich als Massenauto, davon gibt es ja noch verhältnismäßig viele, auch heute noch. Der wurde ja bis... Kürzlich noch einen gesehen, sogar hier in Berlin. Ja, ja, klar, der steht in der Klassikremise, steht auch ein paar. Ne? Ja. Übrigens, da steht einer, der ist in Köln gebaut. Die wurden ja auch in Köln gebaut, in der deutschen Citroën-Niederlassung. Ach, guck. Ja, da steht da auch dran, und da sind auch ein paar Unterschiede. Also zu den französischen Autos. Im ersten Moment denkst du, na ja, aber war also bloß, also das ist ja eben schon wirklich ein Großserienauto. Das wurde ja bis in die 50er gebaut. Ja, und danach kam die DS. Ja. Die DS hat... ikonischer geht's ja kaum, oder? Und das wiederum ist also tatsächlich auch wegen der Form, also aus Designgründen, das ist ein Auto, das könnte ich mir dann wirklich vorstellen, dass man sich den auf eine indirekt beleuchtete Drehbühne ins Wohnzimmer stellt und dann schön mit seinem Whiskyglas daneben sitzt und sagt, ach, wie schön. Da gab es doch hier mal vor Jahren hier in Kreuzberg Carloft, wo alle völlig durchgedreht sind, weil es da irgendwie, da haben sie Etagenwohnungen verkauft. Wo man mit dem Lastenaufzug auf sein Auto hochfahren. Holger, habe ich mir sogar angeguckt. Ich bin da hingefahren und habe also dachte, Mann, wieso habe ich kein Geld? Ja. Das würde ich mir kaufen. Ja, und da dann eine DS hochfahren. Ja, oder was auch immer, nicht? Ja. Also da kannst du ja dann hochfahren, was immer du möchtest. Aber was ich an der DS halt auch so irre finde, und das macht es dann ja eigentlich auch doppelt ikonisch, das Design ist halt aus den 40er, 50er Jahren. Also da haben die angefangen, das Ding zu designen. Ja. Und es dann, was ist, 52, 55, wann ist der vorgestellt worden? Nee, der ist vorgestellt worden. Also in den 50er Jahren. 56, glaube ich, vorgestellt oder ja. 57 und dann als Idee noch. Idee 19, ja. Der hieß Idee, L'Idee, D-D-E, also die, halt wirklich die Idee. Und die ist dann realisiert worden und dann hieß der eben Idee ja. 19 und dann erst später. DS 21 dann. Wurde dann La DS daraus, die Göttin. Aber was ich finde nach wie vor faszinierend, den Mut, den Citroën gehabt hat, in einer Zeit, in der Autos ausgesehen haben wie haben die ausgesehen? Wie der Opel Laubfrosch oder so. Naja, nee, in den 50ern setzte ja die selbsttragende, also die Pontonbauweise ja. setzte sich ja da durch im Massenmarkt. Und das aber hatte ein Auto hat halt so eine Motorhaube, naja, also da war eine naja, Front, da war eventuell ein Heck, dann war ein Kasten. Die Designelemente der alten Autos waren eben noch zu erkennen, nicht? Ja. Der Kühlergrill und die Kotflügel. Genau. Ja, da hinzugehen und zu sagen, nee, wir machen jetzt mal was komplett anderes. Es geht ja gar nicht anderer. Also es geht, selbst wenn du heute guckst, also da reicht ja praktisch auch aus den letzten Jahrzehnten kaum ein Design, also ein Karosseriedesign zumindest, reicht daran. Also das ist... Ja. Naja. Das finde ich total faszinierend. Also wir machen das jetzt mal. Es gibt ja immer mal wieder Design-Ausreißer, gibt es immer mal wieder. Ja, die aber so erfolgreiche, die über so einen Zeitraum... Du, auch ob die erfolgreich waren, ist ja die große Frage. Nicht? Es gab mit Sicherheit Autos damals, die auch im Segment der DS gespielt haben, die viel häufiger verkauft wurden. Ich erinnere mich ja noch, als die noch einigermaßen, die wurde ja bis 73 gebaut, als die noch so einigermaßen normal im Straßenverkehr mitfuhren, hatte damals der Vater von einem Freund von mir so ein Ding. Und der rang immer die Hände, ja, ich finde ja niemand, der mir das Ding repariert. Ja? Weil, das ist ja Hydropneumatik, no, französisch, oh, bleiben Sie mir, nein, gehen Sie mal da drüber. Aber französisches Werkzeug braucht man dafür. Was natürlich Quatsch ist. Denn also inzwischen, ich habe ab und zu ja auch mal eine DS unter den Fingern, ist also mit einem Minimum an Hydraulikkenntnissen kriegt man den Kram hin und man kriegt den auch repariert. Es gibt auch Ersatzteile, natürlich nicht mehr vom Hersteller, sondern vom Aftermarket. Aber nur deswegen, weil es eben so ein ikonisches Fahrzeug ist, was viele Leute, unter anderem auch meine Frau, unbedingt haben wollen. Ja, wer will das nicht? Ja, aber naja, du kannst ja heute mal eine gute DS suchen. Ne? Da, lieber nicht. Na, die gibt es schon, nicht? Und dann sind wir wieder bei Kunst, also bei Kunstwerken, die ja auch begrenzt vorhanden sind. Ja, und deswegen eben, wenn sie sich einer gewissen Nachfrage erfreuen, eben dann auch im Preis deutlich steigen. Also siehst du irgendwo nach der DS im 0815 Automobilmarkt nochmal ein ähnlich bahnbrechendes Design? Na, bahnbrechend ist ja immer subjektiv, nicht? Aber als der Ford Sierra damals rauskam, das war ja auch so ein Ding, ne? Ernsthaft? Der Ford Sierra, da haben sich doch die Leute aufgeregt. Ja, oh, mein Vater hatte einen Sierra. Komplett langweilig, die Karre. Vom Design betrachtet ein kompletter Bruch zu der Vorgängergeneration. Kompletter Bruch. Stimmt. Der hat den Taunus ersetzt. Ja, und der Taunus war ja nur eine Kiste, eine kantige Kiste, also der Klassiker, Kohlenkastendesign. Ja. Und also das war auch so ein Bruch, nicht? Oder fällt mir denn noch ein? Mal sich einer was getraut hat im Design. Also das ist ja nicht nur der Designer als solcher, die haben ja immer tolle Ideen, aber die müssen ja dann auch durch die Vorstände durch und die müssen ja sagen, okay, wir lassen es so, bauen es so. Der erste Clio, Twingo, Verzeihung, nicht Twingo. Der erste Twingo, das ist auch so ein Ding, wo ich damals, als ich den gesehen habe, das ist ja auch 80er Jahre, glaube ich, gewesen oder sowas, ne? 80er oder 90er, als ich ihn gesehen habe, gedacht habe, oh, was ist das denn? Guck mal hier. Was ist das? Twingo beim Tanken, ja? Jetzt wollt ihr auf YouTube gucken, was Andreas gemacht hat mit seinen Augen und seiner Mütze. Ja. Naja, aber guck mal, der Twingo, der ist inzwischen, also die erste Generation war ja auch wieder ein typisch, meine Güte, da macht man hier mal einen kleinen Scherz und da fällt ja, der Klein fast vor. Den kannte ich noch nicht. Ja, der war ja auch wieder so eine typisch französische Großtat, kann man fast sagen. Nicht? Also der geht in einer Reihe mit der Ente und dem R4 und dem ersten Twingo. Nicht? Also so müssen praktische Kleinwagen sein. Ne? Und das hat eben, Also die Ente war Citroën, der R4 war Renault und der Twingo war auch wieder Renault. Und wenn man sich heute anguckt, was baut Renault, ist da nochmal sowas Großes dabei. Schön. Du, also der aktuelle Twingo... Kenne ich gar nicht. Also was heißt kenne ich nicht? Erkenne ich nicht. Also damals, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach auch aufgegeben habe, was... Ja, aber du, der aktuelle Twingo, also das, der ist, also wenn ich mich im Kleinwagensegment umgucke, ich rede jetzt da also natürlich nicht von Moving Art, also von künstlerischer, aber immerhin, der hat einen Heckmotor. Sag mir mal ein Auto, abgesehen von Porsche, der einen Heckmotor hat. Smart. Ja, den gibt's ja nicht mehr, das ist ja der Twingo. Der Twingo ist ja der Smart 4-4, der letzte, den es mit Verbrennungsmotor gab, ist ja ein Twingo. Ach. Ja, die Kooperation Mercedes-Renault. Ganz, ist eins der schlimmsten Autos, das ich in meinem Leben gefahren habe, war ein Smart 4-4. Aber nicht den ersten Smart 4-4, der ja Mitsubishi Kooperation. Das weiß ich nicht mehr, das war. Ich müsste jetzt, Frontmotor und. Ich müsste jetzt in meinen Kalender gucken, dann könnte ich dir sogar sagen, wann das war. Und das war von Sixt oder so, also ein Leihwagen. Mhm. Das heißt, es wird ein aktueller gewesen sein zu dem Zeitpunkt, als ich den gemietet hatte. Boah, wann mag das gewesen sein? Vor sechs, sieben Jahren so ungefähr. Ganz, ganz grauenhaftes Erlebnis war das. Das Ding ist nicht aus den Füßen gekommen. Der hatte dann Assistenzsysteme, Spurassistent. Mhm. Der Spurassistent bestand daraus, dass du nicht abschalten konntest, dass es piept, wenn du... Um die Ecke wenn du genau. Ja. Ich wäre fast irre geworden. Na gut, komm, aber wir sind bei Moving Art. Entschuldigung, sowas, ich wollte mich nur noch mal beschweren. Ja, also das ist natürlich künstlerisch nicht wertvoll, was da steht. Nee, aber wenn ich mir überlege, halt aber da du gerade smart sagst, ja, es gibt ja. PS-Speicher in Einbeck, da steht schon smart. Der Ursmart von 1998. Sah der so anders aus, als der, den wir dann hinterher kaufen konnten? Nee, das war meiner, so wie meiner. Ja. Ich habe ja auch einen, der meiner ist zwar nicht... Aber das ist eigentlich ist das auch ein ikonisches Design, oder? Ja, das ist, genau. Und der ist eben, der Smart ist seiner Zeit eben um zwei Jahrzehnte voraus gewesen. Ja, tragisch. Ja, irgendwie, und die Idee von Nicolas Hayek, da das Swatch-Auto zu bauen, hatte natürlich eigentlich andere Intentionen, ähnlich wie eben die Plastik-Swatch-Uhr. Ja. Naja, und das dann auch zu integrieren in ein wirklich großes Mobilitätskonzept. Ja, also die Idee war ja, spezielle Autozüge zu haben, wo du den Smart quer reinfahren kannst und damit du Strecken über 100 Kilometer gar nicht mit dem Auto... Wenn diese Ideen heute neu publiziert würden, dann würden alle sagen, fantastisch, das ist ja super. Genauso müssen wir es machen. Ja. Die waren so viel zu früh, dass sie damals eben krachend gescheitert sind. Aber so ein Ding steht auch als Museumsstück in einer Ausstellung, in mehreren Ausstellungen übrigens. Ich weiß nicht, ob ich mir den jetzt hinstellen würde als Kunstwerk. Also Kunstwerke sind, also zum Teil sind ja auch... Nee, du musst ihn dir ja nicht hinstellen. Also mir zum Beispiel ging es bei Moving Art darum, dass ich mich jedes Mal, wenn ich auf mein komplett überflüssiges, jetzt wirklich meine persönliche Welt ist, ich brauche kein Auto... Das heißt, ich würde jedes Mal, wenn ich mein komplett überflüssiges, maximal umweltsündriges Fahrzeug betrete oder auf es zugehe, mich trotzdem freuen, dass es meins ist und ich jetzt gleich damit fahren darf. Ja. Das ist das Gefühl, was ich brauche. Das habe ich öfter mal. Mit den Karren, mit denen du da... Ja, trotzdem. Die haben ja alle irgendwas. Sonst würde dieser Mann ist doch krank. Sonst würde ich sie ja nicht fahren. Ja, das ist ja... Pass mal auf. Du guckst halt technisch drauf. Das war zum Beispiel... Wollte ich gerade sagen. Stell mir einen Strichachter dahin. Mhm. Ja, dunkelblau mit Chrom am besten. Stellst mir einen Strichachter dahin, dunkelblau mit Chrom. Und dann baust du da einen 11 kW Elektromotor ein und ich kann mit dem Ding nur 60 km/h fahren. Ja. Ich würde mich trotzdem jedes Mal freuen, dieses Auto benutzen zu dürfen. Weißt du? So, das meine ich. Also da würde für mich schon Moving Art eigentlich anfangen. Na gut. Also denken wir mal anders. Stell dir mal vor, wir wären jetzt im Jahre 2323. Ja. Ja, also 200 Jahre in die Zukunft. Ja. Gibt längst keine Verbrennungsmotoren mehr und dieser ganze Schwachsinn mit irgendeiner Blechkiste, die vor der Tür auf einen wartet, den gibt's auch längst nicht mehr. Wir haben diese Röhren wie bei Futurama, wo man einfach einsteigt. Nein, der Client wird digitalisiert und als E-Mail verschickt, ja, irgendwie sowas. Oder so, ja. Ja, und dann hat er eben nur immer einen ganzen Sack voll Pillen in der Hosentasche, um den Rematerialisierungsschmerz zu übertönen, ne? Mhm. wenn er dann wieder reanalogisiert wird. Gut. Ja, irgendwie sowas. Also jedenfalls nichts mehr mit Autos, aber man weiß natürlich aus Archiven und Geschichtsdateien, dass es sowas mal gab. Ja, und zwar wir haben, glaube ich, im Moment heute 1,4 Milliarden Autos auf der Welt, irgendwas in der Größenordnung. Dann in 200 Jahren gar keine mehr, weil es auch gar keinen Sprit mehr gibt und die Luft ist inzwischen das... Was davon würde man im Museum sich angucken? Vor allen Dingen, was würde passieren, wenn man um die Ecke biegt und plötzlich sieht man da so ein Ding stehen? Würde man erkennen, um was es sich handelt? Und wenn man es erkennt, würde man mit Wohlgefallen darauf gucken und sagen, ach, wie schön, da steht ja noch eins oder so. Das ist ja... Wie würde man wohl reagieren? In 200 Jahren, also in 4 Generationen. Was müsste da stehen, damit man denkt, ah, boah, gar nicht übel. Was müsste da stehen? 346er Ferrari. Na, der ist 348er. 348er Ferrari ist so flache Flunder, ne? Oh, Magnum so. Ferrari. Ach, der Magnum Ferrari. Ja. Nee. Nee, das ist zum Beispiel, also den finde ich geil, aber... Alleine der Motor. Also wenn so Ingenieur. Ja, so ein, stell mal vor, du hättest einen Bock und da steht ein italienischer, so ein, irgendwie so ein Ferrari V8. Ja. So, mit allem drum und dran. Steht einfach so da. Ja. Schön blank. Nicht mit 1000 Öllecks, sondern alles drauf. Ja, mit den Vergasern und den roten Zündkabeln und so. Herrlich. Also so ein Ding kann ich mir zum Beispiel vorstellen als Fuß für den Tisch. Oben eine Glasplatte drüber. Kann ich mal oben rauf gucken. Ne? Wo andere Leute so einen Wagen ran. Ja. Nee, das würde ich komplett anders ticken. Na gut, aber also ich würde tatsächlich diese Karosserieform, das ist übrigens, mir fällt gerade ein, es gab dann auch mal von Mercedes, ich glaube, was ist ein SL, ein CL, irgendein Coupé haben die mal gebaut. Der hatte auch so eine extrem fließende Karosserieform von vorne bis hinten und sah eigentlich so aus, als hätte jemand beim den Präsentationsvorhang versehentlich drüber gelassen. Ja, also du meinst den CLS. CLS hieß ja, der. Ja, den gab es so vor 10 Jahren oder 12 Jahren. Ja, kommt hin. Und das ist so eine, das ist auch so ein bisschen so eine Karosserieform, die mich an den DS erinnert. Also sowas extrem fließendes, organisches. Ja, aber so. Der CLS, der sah eher aus wie so ein Teig-Rohling, der ein bisschen aus der Form geraten ist. Wie so ein Pilzburi-Auto. Die Fenster waren halt extrem winzig da. Das fand ich auch. Ja, aber es war ein Versuch. Ein Pilzburi-Auto. Ja, so ein Versuch. VW. Alter, super. VW hat ja dann so ein Passat-Derivat auch so ähnlich designt, der übrigens besser gelungen war. Und noch besser gelungen waren dann die Versuche von Audi. Der A5 zum Beispiel. Ja, aber da ist dann schon wieder, davon fahren jetzt halt total viele rum. Das ist nichts Besonderes mehr. Nee. Aber ich glaube, dass wenn in 200 Jahren so eine DS da stehen würde, ich glaube, da würden die Leute immer noch hingucken und denken, naja, boah, gut, was ist das denn? Das ist dann eben die äußere Form. Und dann ist natürlich Moving Art. Also letztens habe ich mir mal wieder mal den Le Mans angeguckt mit Steve McQueen, den Film. Ich glaube, ich noch nie gesehen. Wird's aber Zeit. Das ist ein Film über Männer, die mit Raketenautos im Kreis fahren. Naja, gut, ich sehe schon. Alleine die eine Szene, wo der 917 mit Fernlicht bei aufgehender Sonne unter dem Dunlop-Bogen durchfährt. Das ist auch Moving Art, eigentlich. Das ist aber dann eher Gesamtkunstwerk, unter Einbeziehung etwas Beweglichen. Deswegen haben wir es ja gerade so ein bisschen schwer, Holger, diesen Begriff so ein bisschen einzuzäunen. Ja. Ne? Ja, wie würdest du eine Ausstellung kuratieren, in der es um Fahrzeuge geht? Och, da würde ich bestimmt was finden. Also irgendeinen roten Faden hätte ich mit Sicherheit. Ja, den findet jeder. Aber ist das ein roter Faden, der auch anschlussfähig ist? Weil ich glaube, wenn du dann da deine Ausstellung machen würdest, da stehen überall blitzeblanke Ferrari-Motoren, würde ich halt auch sagen, kann ich auf Gästeliste rein, aber bezahlen würde ich halt auch nicht wollen. Dann würde ich den Mädchen am Eingang sagen, ey, wenn da einer steht, Holger Klein, der kann nicht. Der muss erst ein Ölkännchen. Erstmal braucht der viel zu viel Platz in der Ausstellung, dann muss ich 2 Motoren rausnehmen. Ja, genau. Nee, aber um nochmal zurückzukommen, es gibt natürlich dann auch Begriffe, die vielleicht Moving Art wieder aus Ingenieursicht natürlich ein bisschen besser eingrenzen. Das sind dann so die Rennboliden. Deswegen komme ich auf Le Mans, den 917. Nicht? Also der 917 Porsche war ja ein Auto, was Ende der 60er bis Anfang der 70er so ziemlich alles gewonnen hat, was überhaupt nur als Wettbewerb designt war. Und immer wurden die Reglements geändert und Porsche gewann wieder und wieder und nochmal. Und irgendwann haben sie gesagt, so jetzt hören wir jetzt auf, wir fahren jetzt keine Rennen mehr, wir gewinnen ja sowieso, alle anderen sind nur noch Opfer. Aber das ist ja nicht anschlussfähig. Ne? Naja, das ist halt Moving Art für einen ganz bestimmten, sehr, sehr kleinen Kreis von Betrachtern. Nein, der Kreis ist gar nicht so klein, aber in diesem Fall ist es eben ein Eck oder ein Unikat, also ein Kunstwerk, so nenne ich den mal, ja, der so weit weg vom Wettbewerb ist, so wie andere Kunstwerke. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Denker von Rodin nehme, der ist auch ikonisch. Jeder kennt den, den Denker. Und aber wenn man den sieht, weiß man sofort, es ist der Denker und der ist von Auguste Rodin. Und aber der ist auch an alle anschlussfähig. Also da findet jeder was drin. Ich glaube, an so einem Rennwagen, also ich kann nur mich meinen. Also ja, ich bin Mobilitätsfeind natürlich. Ja. Ja, aber nimm den Denker, nimm, weiß ich nicht, ein Bild von Turner. Du kannst jeden da vorstellen und jeder sieht da etwas und sagt nicht, schert mich nicht. Wenn du mir einen Rennwagen präsentierst, sage ich tatsächlich, schert mich nicht. Stellst du mir eine DS daneben, sage ich, Naja. Das heißt, ich bin grundsätzlich ansprechbar. Ja, aber du. Ja, du. Aber es gibt halt genug Leute, die sind aber genauso wie ich. Also das würde ich jetzt wirklich gerne mal machen, dass ich mal so den 917 Gulf Blue da hinstelle und dann lasse ich die Leute da langlaufen und mal, weiß ich nicht, 100 Leute und frage mal, was die dazu sagen. Gut. Das wäre wirklich mein Experiment. Wie wäre es mit was Ähnlichem, mit was ähnlich Seltsamem? Wie hieß dieser Mercedes C111 oder wie hieß der? C111, genau. Der halt, komme ich gerade auf, weil du sagst, das ist so weit weg vom Markt. Also das Ding, das ist ja auch so anders, dass sie sich nie getraut haben, es zu verkaufen letztlich. Ja. Also ist das vielleicht eine Kategorie? Naja, der geht dann eher so in Richtung 917, nicht? Der wurde ja sogar verkauft in 917, aber der C111, der war eben immer nur Experimentalfahrzeug und Aggregateträger. Da waren eben Wankel drin und da war damals der erste Turbo-Diesel drin. Was ganz interessant ist, dieses Fahrzeug scheint an uns beide anschlussfähig zu sein. Mhm. Der erste Wankelmotor war da drin, wo ich denke. Nicht der erste, sondern der Mercedes-Wankel. Ne? Da war ein Wankelmotor drin, sagst du, da war ein Wankelmotor drin. Ich sag, wow, was ein Design. Ja. Das heißt, wir müssten was finden, auf das wir uns beide eigentlich einigen. Da sind wir übrigens, muss ich kurz mal wieder auf alte Schule verweisen, ja, auf die Kollegen, die den Podcast da machen. Ja. Da gab es mal eine Folge mit Wolfgang Kalpen, der mit in der C111 Entwicklungszeit eben bei Mercedes war, als Motorenmann. Super interessant. Super interessant. Da habe ich das erste Mal gehört, dass der Wankel, der im C111 drin war, das war, glaube ich, ein Dreischeibenwankel, müsste ich nochmal gucken, also zwei mindestens. Da sollte ja auch in den 123er, sollte ja auch ein Wackelmotor rein. Oho. Ursprünglich. Also das wäre natürlich auch nochmal ein. Stand mit im Lastenheft, ist da nicht realisiert worden. Aber das wäre akustisch. Ja. Wäre das interessant. Also ein 123er mit einem Wankelmotorengeräusch finde ich eine sehr interessante Vorstellung. Ja, das aber ist so leicht, das ist so ein bisschen das Flattern. Ja, aber in diesem großen. Den hat Mercedes eben auch nicht in den Griff gekriegt, technisch, seinerzeit. Ja, also ich meine, es gab den C111 mit Wankel, der hat alle möglichen Geschwindigkeitsrekorde gebrochen und der wurde eben auch keine Langstreckenrekorde gebrochen mit dem Wankelmotor. Weiß ich gar nicht. Das finde ich mal interessant. Da gab es wirklich eine ganze Menge Zeug. Es gibt ja verschiedene C111, es gibt mehrere Varianten. Ja. Es gibt nicht nur den einen, sondern es gibt verschiedene Ausführungen eben. Manche hatten einen Diesel drin, der steht ja auch in Stuttgart im Mercedes-Museum hängt der ja auch. Ne? Da gibt's also. Ich denke auch gerade, die Elektroautos, die müssen bei geringer Geschwindigkeit ja irgendein Geräusch von sich geben. Hm? Heute, heute. Da ein Wankelgeräusch reinmischen. Kannst du dir reinmischen, was immer du willst. Das ist eine geile Vorstellung. Wie gesagt, also ich grundsätzlich finde ich Motorengeräusch natürlich schwachsinnig, wenn du keins haben musst, was du beim Elektroauto nicht musst. Aber wenn, dann würde ich da, glaube ich, gerne ein Wankelgeräusch hören, weil das ist so anders. Naja, so ein bisschen hört sich nach Staubsauger an. Ja, nee, ich mag das, der flattert halt so ein bisschen. So ein schlürfendes Flattern irgendwie, das fand ich ganz geil. Naja, gut, also aber, Moving Art. Ne? Das wird schwer. Ich meine, es gibt genügend Museen, die Autos ausstellen. Und ich rede jetzt nicht von Automuseen, sondern von Designmuseen. Ja. Ja, also da gibt es. Das heißt, man müsste wirklich hingehen und gucken, wie du schon sagtest am Anfang, wann ist eigentlich ein Design passiert, das einen Unterschied gemacht hat? Ja, so muss man es wahrscheinlich definieren oder wenigstens versuchen, so zu definieren. Und das kannst du sowohl technisch, also sowohl aus Ingenieursperspektive beantworten, als auch aus Designperspektive. Genau, und wenn wir beiden uns jetzt einigen können. Ja. Ja. Dann sowohl vom Design her als auch. Immer abwechselnd ein Auto und ein Motor, ein Auto und ein Motor und ab und zu stünde mal ein Auto, wo die Motorhaube offen ist, weil beides zusammenkommt. Ja, also wenn das dann passt. Welches ist das? Ja, welches ist das Auto, auf das wir beide uns so einigen können? Das ist das technisch komplett was anderes und ich sage optisch komplett was anderes. Tja. DeLorean. Aber nur der Filmwagen. Ich wollte gerade sagen, der ist wenigstens gefahren. Ja, ja, und zwar durch Zeit und Raum. Aber da muss ich auch sagen, das ist karosserie-designtechnisch. Ist der DeLorean auch eher durchschnittlich? Naja, der ist Mainstream für die damalige Zeit. Ne? Ist der 80er Jahre, der Ford, wie hieß der? Ein Kumpel von mir hatte den, wie heißt das, Cabrio? Nee, war das überhaupt ein Ford? Wovon redest du jetzt? Ich überlege, nee, Quatsch, nicht Ford, sondern, warte, Chrysler LeBaron. Ja. Der sah im Grunde auch aus wie ein DeLorean, nur mit ein bisschen anderen Dach und mehr Kofferraum. Naja. Also alles so ein bisschen eckig. Weiß ich jetzt nicht, also auf die Idee würde ich nicht kommen. Nicht? Nee. Das war so ziemlich der LeBaron war ein furchtbares Ding. Ja. Der eckige oder der runde? Den gab es ja auch noch mal in rundlich. Gab zwei Varianten. Das war ganz grauenhaft. Einer hat einen V6, 3 Liter und der andere 2,5 Liter Turbo. Wir reden hier nicht über Motoren. Wir reden über Du hast doch gerade gesagt, wir müssen die äußere Form und die Genialität des Antriebs. Corvette Stingray. Corvette Stingray? Also Opel Manta A. Opel GT. GT, stimmt, der Manta A ist dann wieder die Abwandlung vom GT. Ne? Der GT ist die Teutonen-Corvette, also der nimmt die äußere Form, also storchenschnabelmäßig verkleinert auf eine, glaube ich, Kadett-Plattform. Ja. So war es wohl. Also die Corvette, also speziell... technisch wahrscheinlich auch keine Herausforderung. Oder? Nö, also nein, die ersten hatten Blattfedern und V8. Ja. Aber was eben damals bahnbrechend war, eine GFK-Karosserie. Okay. Ja, das war, da gab's nicht so viele Autos, ne? Chevy Corvair, genau. Sechszylinder Boxer im Heck. Genau. Den du, wenn er untersteuert hat, musstest du Gas geben, um ihn wieder in die Spur zu kriegen und nicht vom Gas gehen oder umgekehrt. Eins von beiden. Den musstest du komplett anders fahren als jedes andere Auto der Welt. Wie jeder Heckmotor, nicht? Also das kannst du. Nee, da war noch was, da gab es noch ein Problem mit irgendwie den Querlenkern oder irgendwas. Die hatten natürlich den dicken Motorklotz im Heck hinter der Hinterachse und das war natürlich ein böser Übersteuerer, nicht? Also da habe ich auch einen US-Motor-Podcast, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, wenn ich dran denke, tue ich ihn in die Shownotes, gehört, der Corvair ist dafür verantwortlich, dass ein Umdenken im Automobilbau, im Automobilsicherheitsdesign stattgefunden hat. Naja, gut, okay. Nämlich, dass damals gab es dann eine Kampagne von irgendeinem Senator in den USA, der gesagt hat, unsere Autos oder Verbraucherschützer. Und das war Ralph Nader. Und der hat gesagt, unsafe at any speed. Und das war der Corvair. Ne? Und das war im Grunde der Startpunkt, dem gesagt wurde und seitdem auch Autos immer noch so gebaut werden, dass das Fahrzeug die Sicherheit liefern muss und nicht der Fahrer die Sicherheit liefern muss. Genau. Fand ich total spannende Geschichte. Das war die sogenannte passive Sicherheit, um die es ging. Und Chevy Corvair, geile Geschichte. Aber schön. Das gab's ja, im Rennsport setzte das ja dann auch, nach dem ersten Lauda-Unfall wurde ja dann auch überlegt, was kann man eigentlich tun, um die Rennstrecken zu entschärfen. Nicht? Ach, guck. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Doch. Also das stimmt, darum ist die Nordschleife jetzt Privatvergnügen, ne? Ja. Oder? Ich weiß nicht, ob da noch offizielle Rennen stattfinden. Also, dass ich wüsste. Also, naja, man kann sie noch befahren, jedenfalls. Ja, gut. Und Clubsportveranstaltungen gibt es auf jeden Fall. Na gut, aber kommen wir wieder weg von der Moving Art. Es gibt ja den Begriff des automobilen Kulturgutes. Ja. Und der ist ja, also nicht, da geht's zwar auch, aber eigentlich nur am Rande um Autos als Fahrzeug, sondern da geht es um automobiles Kulturgut. Das sind beispielsweise irgendwelche Tankstellen aus den 30er Jahren. Ja. Ja. Oder auch Straßenbelege, die aus der grauen Vorzeit stammen. Ja, es gibt ja immer noch irgendwelche, meinetwegen ehemaligen Autobahnstücke, die irgendwann mal entwidmet wurden, die aber dann noch eine Kopfsteinpflaster-Auffahrt haben. Ja, oder mein Archiv von Autoprospekten aus den 1980er Jahren. Ja. Ja, das ist automobiles Kulturgut. Da kann man nämlich dann als Nachgeborener kann man dann sich angucken, wie sah denn damals eine Tankstelle aus, wie wurden Autos beworben, welche Innenausstattungsfarben gab's, ja, all so ein Kram und oder überhaupt Bücher aus der automobilen Vergangenheit. Mhm. Oder natürlich die Autos selber auch. Oder wir haben hier in der Kantstraße ja die Kantgaragen. Nicht? Ja, eben ein, das erste Parkhaus Deutschlands, glaube ich. Ja, ne? Eins der ersten aus den 20ern. Da hing es dann auch mit der Bauweise noch zusammen und der Architektur, also mit diesen ineinander verwobenen, spiralförmigen Auffahrten. Also all das zusammengenommen, ich meine, immerhin ist das Automobil in seinen 135 Jahren, hat es ja die Welt geprägt. Hat ja die Welt geprägt, nicht? Und auch völlig verändert. Und das ist natürlich, ob gut oder schlecht, lasse ich jetzt mal außen vor, es ist ein Kulturgut. Es ist ein Kulturgut, aber ist es vielleicht, kann es vielleicht gar keine Kunst sein? Es ist natürlich eine Kunst, denn Kunst kommt ja von Können. Und die Leute, die das jemals auf die Beine gestellt haben, die konnten was. Sonst hätten wir es ja nicht. Ne? Das ist sicher, das ist eine Leistung und alles, Kulturgut, alles. Aber Kunst im Sinne von, also natürlich auch wieder so hoch subjektiv, aber mein Verständnis von Kunst ist, dass etwas Unerhörtes geschaffen wird, das einen Unterschied macht. Ja, das mich in irgendeiner Form bewegt oder vielleicht mich anders denken lässt und sei es nur für einen Moment, was auch immer das sein mag. Tja, und damit hast du jetzt das Automobil beschrieben. Ist genau so. Damit habe ich das erste Automobil beschrieben. Aber seit Einführung des Automobils, kann das Automobil da immer noch ein Kunstwerk sein oder ist es dann schon ein Alltag? Und die Abweichung von diesem Alltag ist Kunst, sprich irgendein Transportsystem, Röhren bei Futurama, irgendein Transportsystem, das so anders ist, das so neu ist, das so unerhört ist, dass ich kurz vorm Auto abgelenkt bin. Ja, das ist dann eben ein weiterer Kunstbegriff. Ja, das geht ja immer weiter. Die ersten Höhlenmalereien waren Kunst. Interessiert sich heute keiner mehr für, würde auch keiner mehr so machen wahrscheinlich. Außer in meinem alten Haus in Brandenburg, da gibt es sowas auch. Wenn du da musst du dir mal im Keller Licht einbauen. wenn du natürlich dann die Fotografie anguckst, die gilt heute noch als Kunst. Und zumindest bestimmte Arten der Fotografie, naja, bestimmte Kompositionen. Wieder. Nö, ist das ja schon immer. Also naja, Fotokunst hast du ja immer eigentlich. Also seit es Fotografie gibt, gibt es auch künstlerische Fotografie. Wie unterscheidet die sich von Alltagsfotografie? Das heißt, wie unterscheidet sich das künstlerisch wertvolle Automobil vom Alltagsautomobil? Kann es das überhaupt? Naja, wenn es Bestand hat. Nicht? Also wenn es nicht irgendwie in der Schrottpresse landet, sondern eben, weil es so schön ist, doch aufbewahrt wird. Davon kommen natürlich nicht viele in Frage. Aber es gibt ein paar. Immer diese ikonischen ist Autos. Ist das dann Kunst? Das, ich glaube, da muss ich länger drüber das nachdenken. Das ist dann Kunst. Ja, also in der vielleicht nicht hundertprozentig perfekten Definition, ist das Kunst. Sonst würde man es ja nicht aufbewahren. Es ist ja dann irgendwann sinnentleert. Ja? Man bewahrt ja auch, irgendeine alte Tonflasche auf, die man irgendwie beim Ausschachten seines Gartens findet, wo früher mal was drin war. Inzwischen gibt es viel bessere Möglichkeiten. Aber ist das Kunst oder ist das Sentimentalität? Nö, das ist schon Kunst, weil es einfach nur noch in ganz kleinen Mengen da ist und man will ja gucken, wie saß denn woraus haben die Leute vor 300 Jahren getrunken? Ja, das ist ja nur wieder ein akademisches Interesse. Dazu brauche ich keine Kunst. Was ist? Wir müssen erstmal den Kunstbegriff klären, bevor wir. Dann drück doch mal auf Pause und dann gucken wir mal nach, was Wikipedia zu Kunst. Ja, das wird nicht befriedigend sein. Ja, ich sehe, da ist zumindest meinerseits noch Nachdenkbedarf. Gut, also ich komme gerade tatsächlich dahin, dass ich den Verdacht habe, dass ein Automobil gar nicht Kunst sein kann. Holger Klein, das ist kein Problem. Holger Klein kommt gerade an seine intellektuellen Grenzen. Dabei hat er eben sehr schön definiert, kurz bevor ich gesagt habe, das ist das Automobil, was Moving Art ausmacht. Und damit. Dann kann dieser bahnbrechenden Erkenntnis sind wir jetzt heute zu Ende. Jetzt machst du es dir sehr leicht. Ach nee, ich mach's mir nicht leicht. Doch, weil du sagst, es ist das Automobil. Das heißt, das Kunstwerk wären alle Automobile. Naja, der Begriff das Automobil.